hier melden sich Bömmel, Maike, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Bist du wohl still, du Knallkopf? Ich bin es doch. Du wirst noch Großmutter und Tante Hertha aufwecken. Ich höre immer aufwecken. Hatte Mühe, Großmutter ins Bett zu bekommen, weil du Bürschchen noch nicht da warst. Ach, entschuldige. Wir haben uns so festgeschwatzt. 4 Leute aus meiner Schule waren mit bei einem türkischen Schulkameraden. Kemal ist sehr nett. Er spricht toll Deutsch. Seine Mutter hat für uns gekocht und die ganze Familie hat mir erzählt, wie es da aussieht, wo die Eltern jetzt sind. Schade, dass Vater und Mutter nicht vor ihrer Reise bei Jyrti Gürs waren. Jyrti was? Die hätten ihnen manchen guten Tipp gegeben. Aber muss das denn deshalb so spät werden? Nun zisch mal ab in die Buntkarierten. Wir sehen uns beim Frühstück. Gute Nacht, Tante. Jürgen und sein Boxer Bulli werden während der Asienreise der Eltern von der Großmutter und Tante Hertha betreut. Jürgen liebt die beiden sehr. Denn obwohl Großmutter einen Rollstuhl zur Fortbewegung braucht und Tante Hertha auch schon 62 Jahre alt ist, geht es sehr vergnüglich zu in Jürgens Elternhaus. Die beiden sind wirklich nett und lustig. Jürgen duscht kurz und räkelt sich dann zufrieden im Bett. Anstandshalber greift er zum Vokabelheft, um morgen in der ersten Stunde nicht dumm aufzufallen. Aber stattdessen fallen ihm die Augen zu. Ach, ruhig, Bulli, ist doch nichts. Was ist das? Na los, Bulli, sehen wir nach. Pass doch auf! Fass, Bulli, fass! Da! Da, die Kerle, der Rollstuhl! Die klauen den Rollstuhl! Halt! Ohne lange zu überlegen, stürzen sich Jürgen und sein mutiger Hund auf 2 Kerle, die gerade Großmutters Rollstuhl auf einen Kastenwagen geladen hatten und dabei waren, die Klappen des Laderaumes zu befestigen. Tatenlos muss er zusehen, wie die beiden mit dem Wagen davonrattern. Warum alles in der Welt stiehlt man einen Rollstuhl aus einer Garage? Warum? Komm her, mein Hund. Du bist ein guter Kerl und sehr tapfer. Komm, wir gehen rein. Ja, Herr Wachtmeister, Weidenstraße 7. Es ist das Haus an der Ecke. Nett, dass Sie gleich kommen. Bis gleich dann. Nun lass dir endlich den Eisbeutel auflegen, sonst siehst du morgen aus wie ein Papagei. Musstest du dich wirklich ins Handgemenge stürzen? Und Großmutters Rollstuhl? Der ist ja sowieso hin. Was sollen wir Omi bloß sagen? Gut, dass sie nicht wach geworden ist. Mir ist das Gebell und euer Kampfgetöse sogar durch die Watte ins Ohr gedrungen. Versuchen wir ihr die Geschichte nicht zu erzählen. Die Polizei wird uns bestimmt schnell helfen. Schließlich kann ich den Kastenwagen und die Kerle ganz gut beschreiben. Ach, schade, dass ich die Nummer nicht lesen konnte. Das werden die Herren von der Polizei sein. Empfange du sie, Jürgen. Ich muss mich wohl erst für diesen Besuch von den Lockenwickeln und dem himmelblauen Morgenrock trennen, sonst verliebt sich noch einer in mich. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Die Beamten der Funkstreife notieren Jürgens Angaben zu dem nächtlichen Überfall. Da Jürgen meint, den Kastenwagen schon einmal beim Altwarenhändler gesehen zu haben, wollen die Beamten dort vorbeifahren. Sie werden Jürgen ins Präsidium bitten, falls von den Dieben eine Spur gefunden werden kann. Nun wird's aber Zeit zum Schlafen. Hier ist noch einmal frisches Eis für dein blaues Auge. Und bitte... Wer kann das denn sein? Vielleicht die Diebe. Ich gehe hin. Hier bei Eva Wein? Popcorn, mein werter Name. Und ich sag dir was, du kleiner Mistkerl. Die Polizei hast du gerufen. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Bringen Sie sofort den Rollstuhl zurück. Ich bitte Sie. Ich werde der Polizei sagen, dass das Ganze ein dummer Scherz war. Dann ist die Sache sicher erledigt. Hör zu, Kerl. Und quatsch nicht. Wir haben den Rollstuhl gefunden und verlangen Finderlohn. Schließlich ist das Ding eine Spezialanfertigung und sein Geld wert. Na, das kann man wohl sagen. Die Familie hat zusammengelegt, damit meine Großmutter ihn sich anschaffen konnte. Was verlangt ihr denn eigentlich? 5 blaue Lappen. Was? 500 Mark? Omi ist Rentnerin, so viel Geld kann sie nicht zahlen. Was sagen Sie? Ich sag's dir gleich. Die Alte soll sich raushalten. Das war nur meine Tante Popcorn. Hör mal, wenn ihr nicht zahlen wollt, dann müssen wir das feine Fahrzeug wohl gegen einen Baum fahren. Schade drum, ist mindestens seine 4 Mille wert. Hey, übrigens toll, hä? Bin schon damit durch die Gegend geguckt. Schon gut, wir werden das Geld beschaffen. Wohin soll ich das Geld? Popcorn gibt Jürgen eine genaue Anweisung, wo er morgen um 16 Uhr mit den 500 Mark zu sein hat. Wenn Jürgen allerdings irgendjemanden zur Unterstützung mitbringt, dann werden Popcorn und seine Freunde das gute Stück demolieren. Das wird Jürgen eingeschafft. Tante Hertha möchte am liebsten selbst zu diesem Treffpunkt gehen und die Kerle mit ihrem großen Schirm durchprügeln. Ehe sich Tante und Neffe endgültig verabschieden, hat Jürgen noch eine glänzende Idee, die er am nächsten Morgen in die Tat umsetzen wird. Tag, Bömmel. Guten Morgen, Delphine. Kann ich dich nachher mal sprechen? Dich und Bömmel? Klar, was liegt an? Aber wenn du wieder Schwierigkeiten mit Mathe hast, dann empfehle ich dir gleich ein Gespräch mit Michael. Nein, es ist nur... Meine Tante fand die Idee auch gut, mal mit euch zu sprechen. Ziehe die Sprechhasen ruhig ins Vertrauen, hat sie gesagt. Sprechhasen ist gut. Aber unser alter Name Funkfüchse gefällt mir fast noch besser. Ich schlage vor, dass du in der großen Pause den Funkfüchsen an ihrem Stammplatz einen genauen Bericht gibst. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Eure Erfahrungen sind bestimmt Gold wert in dieser Angelegenheit. Und auch Tante Hertha. Einsteigen! Heute Nacht einen Überfall mit Raub eines Spezialgerätes zur Unterstützung meiner behinderten Großmutter. Wenn ich nicht heute Nachmittag... Mal sagte, hast du da ja das Feilchen? Na, das ist ja ein Ding. Klauen einer alten Frau ihren Spezialrollstuhl, versuchen dann sie zu erpressen. Ich meine, hier sind die Funkfüchse zur Hilfe aufgerufen. Natürlich. Selbstmurmelnd. Wir werden am frühen Nachmittag zu dieser Buche mit den eingeschnitzten Buchstaben fahren. Ja. Wenn Popcorn und der andere die Nachricht für den Übergabeort des Geldes dort für dich verstecken, Jürgen, kann ich sie auf jeden Fall schon mal fotografieren. Wenn Michael so angestrengt seine Brille putzt, Jürgen, dann denkt er fürchterlich nach. Dein langer Bruder Bohne sieht auch so aus, als ob ihm etwas Gutes eingefallen ist. Der eine Kerl hatte einen Kopf wie ein Schweinskopf sah der aus. Popcorn und Schweinskopf, sehr ansprechend. Jürgen, du solltest eure Wohnung auf keinen Fall zu früh verlassen, denn du wirst vielleicht beobachtet. Die Kerle müssten doch eigentlich sicher gehen, dass du allein zum Treffpunkt kommst. Richtig. Sobald wir den Übergabeort kennen, postiert sich Bömmel mit der Handgucke bei der Telefonzelle am Waldeck. Und ich? Ich darf wohl schwimmen gehen, was? Und ich? Ich möchte gern helfen. Ihr werdet mit Handgurken zwischen dem Übergabeort und der Telefonzelle Posten beziehen. Okay. Wir wissen nicht, wie weit der Übergabeort entfernt ist. Vielleicht brauchen wir ja eine Art von Funkbrücke. Das ist blöd. Blonde Schönheit, wir wollen nicht, dass du womöglich in Schweinskopf oder Popcorns Hände gerätst. Wie Bömmel oder wie blöd? Ach, sei doch friedlich, Delphine. Tatsächlich dürfen wir nicht riskieren, dass du den Kerlen in die Hände fällst. Kemal und du als Funkfüchse 4 und 5. Ihr seid wahrscheinlich sehr wichtig für das Gelingen unserer Unternehmung. Jürgen bekommt meine Handgurke, dann haben wir alle Verbindungen untereinander, okay? Meine Güte, ist das kompliziert. Aber der Plan gefällt mir. Ich werde alles tun, was ihr plant. Tante Hertha holt das Geld von der Bank. Omi denkt, dass der Rollstuhl bis heute Nachmittag in der Reparatur ist. Ach, wenn wir ihn bloß wiederbekommen. Keine Sorge, du bekommst Geld und Rollstuhl zurück. Und nachher werde ich dir in aller Ausführlichkeit erklären, wie du mit meiner Handgurke umgehen musst. Am besten merkst du dir schon mal, dass du einen Tag lang Fuchs 2 sein wirst. Im vollen Bus besprechen die Freunde noch einmal die Einzelheiten der nachmittäglichen Unternehmung. Claudia und Bömmel sind ständig abgelenkt. Sie amüsieren sich über einen Jungen, den sie irgendwo schon mal gesehen haben. Jetzt aus der Nähe bemerken sie, dass der dünne Bursche geradezu riesige Ohren hat. Segelohr wird durch die Fahrbewegung immer wieder an einen der Funkfüchse herangeschubst. Bömmel und Claudia kichern und können Michaels Zusammenfassung kaum folgen. Ehe sich die Funkfüchse, Kemal und Jürgen trennen, verabreden sie sich für 14.30 Uhr. Alle außer Jürgen werden zunächst an der großen Buche Posten beziehen. Der Jürgen ist gar nicht so dumm. Er hat ziemlich schnell begriffen, wie er mit dem Funkgerät umzugehen hat. Hast du ihm auch die nötigsten Grundregeln beigebracht? Klar. Die wichtigsten Codeworte habe ich ihm aufgeschrieben und wie er sich verhalten soll, wenn Notrufe kommen, hat er auch kapiert. Funkfuchs 1 und Fuchs 3, kommen. Funkfuchs 1 und Fuchs 3, kommen. Hier, Fuchs 3. Bist du auf Position, Bärmel? Fuchs 1 und Fuchs 3. Noch nicht. Vorläufig wird sowieso noch nichts passieren. Meine Telefonzelle leuchtet durch die Bäume. Es ist nur noch ein Katzensprung. Sonst ist alles Roger. Funkfuchs 3 ruft Fuchs 4. Kommen. Fuchs 4 an Fuchs 3. Habe ausgezeichnete Position erreicht. Blumenwiese mit Möglichkeit, Deckung zu finden. Sehr romantisch. Kemal ist schon weitergefahren. Wird auch bald günstige Stelle gefunden haben. Lasst euch von Popcorn nicht beim Fotografieren erwischen. Over. Funkfuchs 3 ruft Fuchs 5. Melden. Funkfuchs 5 an Fuchs 3. Werde noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Kundschafte möglichst erhöhten Beobachtungsplatz aus, wo ich gut sehen und gut Funkverbindung halten kann. Roger. Kemal ist ein feiner Kerl. Dort, das muss die Buche sein, an der die Botschaft hinterlegt werden soll. Setzen wir uns. Näher dürfen wir nicht herangehen. Nach Jürgens Beschreibung könnte das Schweinskopf sein. Na klar, und er macht sich an dem großen Stein unter der Buche zu schaffen. Schieß los! Na nun, das kann er doch nicht gehört haben. Glaube ich auch nicht. Der hat seine Arbeit getan. Nix wie hin. Moment noch. Na, was ist? Jochen soll sofort nach Erhalt dieser Nachricht zur großen Wiese hinter den Birkenwäldchen kommen. Wann wollte Jürgen das Haus verlassen? 15.15 Uhr, so lautet das Kommando von Popcorn. Er ist also schon unterwegs. Mann, und wir sollten machen, dass wir von hier fortkommen. Moment. Funkfuchs 3 und Füchse 1, 4 und 5. Wir wechseln Standort jetzt. Übergabeort ist die große Wiese hinter Birkenwäldchen, ihr wisst schon. Bitte alle auf dem Posten bleiben und, vor allem Fuchs 1, mein Kommando für den Polizeianruf abwarten. Over. Kemal und Delfin stehen ausgezeichnet. Aber Claudia sitzt offenbar am hinteren Ende der Wiese. Und Kemal müsste zwischen Claudia und Waldeck stecken. Prima, ich denke, wir haben an alles gedacht. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Norbert, lass mich auch mal. Na, guck dir das an. Meine Güte, wie die mit dem Rollstuhl durch die Gegend heizen. Das ist ja ein flottes Gefährt. Ja, richtig. Schweinskopf heißt also Peter und Popcorn Norbert. Sie erwarten wohl Jürgen jeden Moment. Und inzwischen frisst Popcorn Popcorn. Ruf doch schon mal Bämmel. Funkfuchs 3 und Fuchs 1. Fuchs 3 und Fuchs 1. Melden. Nichts. Da muss ich wohl doch lieber... Fuchs 1 und Fuchs 3. Was ist? Ende. Fuchs 3 und Fuchs 1. Sofort die Polizei verständigen. Bande hier auf der Wiese hinter dem Birkenwäldchen mit dem geklauten Rollstuhl. Wenn die Polizei schnell ist, kann sie die Kerle hier schnappen und... Blake! Fuchs 3 und unbekannten Störer. Gehen Sie aus der Frequenz. Wir haben einen Notfall. Scheibenkleister. Die Sache ist geplatzt. Popcorn ist nicht nur ein Rennfahrer, sondern auch ein CB-Funker. Mist, Elender. Sollen wir hinterher? Moment. Fuchs 3 und Fuchs 1. Stopp. Keinen Anruf an Polizei. Hörst du mich? Over. Fuchs 1 und Fuchs 3. Ihr seid gut. Was denkt ihr euch eigentlich? Natürlich habe ich 110 längst gerufen. Muss wohl nochmal anrufen und versuchen, den Einsatz zu stoppen. Schöne Blamage. Hoffentlich erinnert sich auf der Wache niemand daran, wie oft wir die Herren schon vergeblich alarmiert haben. Was war los? Over. Fuchs 3 und Füchse 1, 4 und 5. Wir sind geleimt. Popcorn hat auf unserer Welle mitgehört. Er ist mit... Ich rase hinterher. Wer gelacht, wenn ich einen Rollstuhl nicht einkriegen könnte? Bleib mit der Handguck empfangsbereit. Also, Funkfüchse. Popcorn und Schweinskopf sind mit dem Krankenfahrstuhl von Jürgens Oma auf und davon. Möchte wissen, wie die in unseren Funkverkehr hineingeraten sind. Fuchs 4 an Fuchs 3. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von uns... Ende. Fuchs 5 an Fuchs 3 und 4. Natürlich glaubt er das nicht. Nun muss Omi noch ein bisschen auf ihr Gefährt warten. Ein Glück, dass Jürgen das Geld noch nicht übergeben hat. Roger. Hört ihr mich, Funkfüchse? Hier ist Jürgen nicht. Break, Funkfuchs 3 an Jürgen. Nun mal sachte. Halte bitte das Funksprechgerät dicht an den Mund und halte die Taste fest gedrückt. So, nun weiter. Sprich jetzt. Geht's jetzt? Also ich komme jetzt schnell zur Wiese. Hier ist alles soweit abgewickelt. Fuchs 5 an alle Füchse. Was ist abgewickelt? Du hast den Rollstuhl doch nicht. Over. Oh. Fuchs 3 und Fuchs 2, lass dir Zeit, Jürgen. Der Feuerstuhl von Omi ist wieder über alle Berge. Over. Was? Machst du Witze? Ich hab dem Burschen doch schon das Geld gegeben. 500 Mark. Funkfuchs 3 und Fuchs 2, was hast du denn bloß dabei gedacht, Jürgen Ewerwein? Schon ein alter Spruch sagt, erst die Ware, dann das Geld. Was sollte ich denn machen? Da war so ein kleiner, ekliger Kerl. Ich glaube, ich hab ihn schon mal gesehen. Der ließ mir keine andere Wahl. Erst die Möpse, dann die Skizze vom Versteck, hat er gesagt. Und eine Fahrradkette geschwungen. Drake, Fuchs 4 an alle Füchse. Mein Bruder ist hier gerade vorbeigeflitzt. Meint, er hätte die Spur der Räuber, könnte deren Fluchtweg abkürzen und meinte, Kemal und ich sollten uns ebenfalls auf den Weg machen, um zu sehen, wo die Kars hinfahren. Over. Fuchs 3 und Füchse 4 und 5. In Ordnung. Aber bleibt bitte auf Empfang. Nur wenn ihr eine heiße Nachricht habt, melden. Roger. Jürgen, Fuchs 2, bitte komm zu uns. Weißt du, wo wir sind? Over. Der kleine Ekelbe, riesige Ohren hatte er übrigens, sagte, Popcorn sei mit dem Rollstuhl über den großen Farnkräuter neben der Wiese am Birkenwäldchen. Over. Fuchs 3 und Fuchs 2, genau da bin ich auch. Komm her und berichte dann weiter. Vielleicht haben die anderen inzwischen Erfolg bei der Verfolgung. Over. In solchen Situationen merken die Funkfüchse, wie gut sie durch ihre vielen Abenteuer aufeinander eingespielt sind. Denn schon nach einer halben Stunde, als sich die vier Funkfüchse und Kemal bei Bömmel im Garten treffen, können sie ihre Erkenntnisse über Popcorn, Schweinskopf und Segelohr ordnen und auch einen neuen Plan machen. Wir haben also die Nummer des alten Kastenwagens, mit dem die Kerle zu operieren pflegen. Wir haben die Nummer des Mopeds von Schweinskopf. Wir wissen, dass sie Norbert und Peter heißen und dass sie in der Gegend des Hochhauses wohnen. Tja. Wir wissen nicht, warum sie ausgerechnet Omis Rollstuhl gekidnappt haben, wie die Nachnamen der beiden sind und was der Eklige mit den großen Ohren mit der Sache zu tun hat. Und ich weiß nicht, warum ihr nicht merkt, dass es hier aus der Handgurke schon seit längerer Zeit quäkt. Danke, Oldman. Hier Funkfuchs 1. Wer spricht? Over. Funkfuchs 1 und Popcorn. Das war nicht fair von euch. Jürgen, habt ihr das Geld genommen? Wo ist der Rollstuhl? Ihr wolltet uns aufs Kreuz legen. Polizei und so. Wir haben euch längst überwacht und kannten eure Pläne. Angefallen seid ihr dämlichen Funkfüchse. Over. Funkfuchs 3 und Popcorn. Der Rollstuhl wird dringend gebraucht. Sagt, wo er steht und die Sache ist erledigt. Ihr müsstet doch ein Herz für die alte Dame haben. Ängste. Ihr habt euch eingemischt und müsst nun büßen. Ihr vier Füchse und diese Kümmeltürke, mit dem ihr immer zusammensteckt. Jeder von euch bezahlt 100 Mark Strafe. Dann könnt ihr den Rollstuhl haben. Denn überhaupt 200 Mark? Fuchs 4 an Popcorn. Das ist doch Wahnsinn. Mehr als 100 Mark können wir nicht zusammenkriegen. Gebt uns den Stuhl wieder. Wir werden auch nicht die Polizei einschalten. Habt ihr ja schon. Der rothaarige Dicke hat sie gerufen und später wieder umdirigiert. Das soll ich wohl sein, der rothaarige Dicke. Blonde Zicke mit dem Fehlschwanz kann euch schon gar nicht imponieren. Sollen sie mich einmischen? Blonde Zicke. Aber gut, wir haben unseren Spaß gehabt. Wir verlangen 200 Eier und keins weniger. Es ist aber heute Abend 10 Uhr im Wäldchen an der Radrennbahn. Und merkt euch eins, nur ein Funkfuchs kommt dorthin mit dem Geld. Roger? Ach, das ist ja eine schöne Schweinerei. Tja. Wollt ihr immer noch allein damit fertig werden? Ich glaube auch, dass wir heute die Hilfe meines Vaters mal wieder benötigen. Ja gut, ich bin auch der Meinung, dass der Spuk ein Ende haben muss. Zu dem befohlenen Platz werde ich mitkommen. Mein Kollege wird auf Empfang bleiben in seiner Funkstation und uns, wenn nötig, unterstützen. Aber vorher fahren Claudia und ich zum Hochhaus, um die Nachnamen der beiden Herren herauszufinden. Eine Klassenkameradin von Bömmel und mir wohnt nämlich auch da. Und wo wir doch die Nummern des Kastenwagens und des Mofas kennen, können wir doch der Polizei... Ich kann mir nicht denken, dass die Polizei sich freut, wenn sie schon wieder von den Funkfüchsen auf eine Spur gebracht wird. Egal, wir fahren jetzt los. Kommen so bald wie möglich zurück. Inzwischen ist vielleicht das Abendessen von Herrn Jaitz fertig. Was gibt's denn heute? Wird nicht verraten. Na dann tschüss. Guten Erfolg, ihr beiden. Danke. Bömmels Vater ist also wieder mal dabei, für die Freunde ein Überraschungsabendessen zu bereiten. Während er in der Küche verschwindet, bringen Bohne und Kemal schon den Tisch und die Holzstühle in den Garten. Auch Bömmel drückt sich nicht. Er kommt mit dem Geschirr. Die unentbehrliche Handgurke hat er natürlich wie immer umgehängt. Nanu, was höre ich? Was ist denn das? Hier Funkfuchs 1, komm! Hallo, Armleuchter! Ich fürchte, euer Mathe-Genie und die blonde Zicke werden etwas länger für den Rückweg brauchen. Leider sind sie durch ein Wunder ihre Fahrradreifen kaputt gegangen. Nun müssen sie die Räder tragen. Mist, wa? Bitte. Habt ihr gehört? Popcorn und Genossen haben die Räder von Claudia und Michael unbrauchbar gemacht. Sie sind sicher auf dem Rückmarsch mit den ramponierten Dingern. Was ist los? Kaputt? Dolle Schweinerei. Nimm mal meine Schürze, Bömmel. Ich setze mich schnell in meinen Werkstattwagen und fahre Ihnen entgegen. Bitte acht auf den Backofen, damit kein weiteres Malheur passiert. In Ordnung, Vater. Wenn nun auch noch das Essen verdürbe, nicht auszudenken. Ich bin geplättet. Euer kluger Michael ist nun auch ausgetrickst worden von Popcorn, Segelohr und Schweinskopf. Wie sollen wir mit denen bloß fertig werden? Jedenfalls dürfen wir den Kerl nicht noch mehr Geld in den Rachen stopfen. Das riecht vielleicht gut. Es scheint sich darum zu handeln, dass Mandeln und Orangen in das Fleisch hineingezaubert werden. Bömmeljeiz, dieses ist kein Kochkursus, sondern ein anstrengendes Arbeitsessen der Funkfüchse. Ideen und schnelle Entschlüsse tun jetzt Not. Wenn ich zum Beispiel beim 100-Meter-Lauf nicht ständig das Ziel fest im Auge behalte... Ihr redet ja furchtbar klug. Jeder von seinen eigenen Interessen. Vielleicht sollte ich euch erzählen von den Vorteilen, die die Alleinherrschaft der Männer in der Türkei eingebracht hat. Recht hast du, aber da kommt der Werkstattwagen. Oh, mein schönes Rad. Na, aber wir haben doch einiges erfahren. Ja, Seglo heißt Frank Krämer, Schweinskopfs Name ist Peter Schütte. Na, das ist doch wenigstens etwas. Das Menü von Meisterkoch Old Man ist mit ungeteilter Begeisterung verzehrt worden. Ein Traum von Nachtisch hat milde und etwas schläfrige Stimmung verbreitet. Aber jetzt wird es Zeit, an das Treffen um 10 Uhr zu denken. So spät noch jemand? Ich mach auf. Wo ist der? Wo? Wo habt ihr ihn? Nun warte doch mal. Was willst du überhaupt? Wovon sprichst du denn? Ist er hier im Garten, der Rollstuhl? Nein, wieso? Aber Herr Jeid, Sie haben doch bei uns angerufen und mir bestellen lassen, dass Sie den Rollstuhl haben und dass ich sofort herkommen soll. Ich habe nicht angerufen. Da hatte ich einer veralbert. Oder ist deine Tante jedenfalls zu Hause? Nein, die bekam einen Anruf, dass sie dringend im Krankenhaus gebraucht wird. Und nun... Omi, sie ist allein. Ich muss hin. Hoffentlich passiert ihr nichts. Die sind zu allem fähig. So, warte doch. Lass uns besprechen. Hinterher, nichts wie hinterher. Komm, Bohne, ihr anderen bleibt hier. Ja, okay. Bohne und Bömmel flitzen mit Affenzahn zum Haus, in dem Jürgen mit der Tante und Omi so lange allein wohnt, bis die Eltern von ihrer Asienreise zurück sind. Als sie die Räder an den weißen Zaun lehnen, kommt ihnen ein großer Kerl aus dem Hauseingang entgegen. Fast erwischt Bohne ihn, aber der Große, es ist Popcorn, rennt ihn über den Haufen, schwingt sich in den bekannten alten Kastenwagen, lässt den Motor an und rattert davon. Mensch, scheiße, mein Schienbein. Hoffentlich ist nichts passiert. Die Haustür ist offen, komm. Omi, Sie haben Omi bedroht. Die Saubande hat meine Omi bedroht. Warum schreist du denn so, Junge? Bist du bange? Wirklich, Jürgen, sprich doch mal vernünftig. Also, es war so, nämlich Popcorn. Was wollt ihr denn hier? Wer seid ihr? Würdet ihr vielleicht so liebenswürdig sein und mir erklären, warum mich dauernd jemand beim Krimi gucken stört? Was soll denn das Gerede da draußen? Kommt rein! Was ist denn da? Guten Tag, ich bin Bömmel. Dieses Bohne, ihr heißt aber komisch. Und wer war denn der große Lümmel, der eben von mir Geld haben wollte? Keine Angst, Frau Everwein, der Kerl ist auf und davon. Wie kommst du auf die Idee, dass eine alte Frau wie ich Angst hat? Das habe ich auch dem großen Kerl gesagt. Der behauptet doch glatt, er hätte meinen Rollstuhl. Und wenn ich ihm 500 Mark gäbe, bekäme ich ihn zurück. Dabei ist er in der Reparatur. So ein Unsinn. Ja, das ist nämlich so, Omi. Ach, ihr wollt mich wohl alle für dumm beuteln, was? Jürgen, raus mit der Sprache. Gestern Abend fing es plötzlich an zu knacken. Bulli knurrte und... Ah, Gespenster. Jetzt bekommen wir eine interessante Erzählstunde. Ich bitte dich, Mutter, sei einmal ernst und höre zu. Na schön. Ehe Jürgen seiner Großmutter die Geschichte des geklauten Rollstuhls in aller Ausführlichkeit erzählt, verabschieden sich Bohne und Bömmel höflich. Sie flüstern Tante Hertha noch zu, dass morgen früh der Spuk mit Popcorn, Schweinskopf und Segelohr hoffentlich vorbei sein wird. Der schreckt ja vor nichts zurück. Popcorn hat wohl gedacht, dass eine gehbehinderte alte Dame auch ein Hasenfuß ist. Und Kemal musste leider schon nach Hause. Ich habe inzwischen versucht, mit Peter Schütte Telefonkontakt zu bekommen. Und? Toller Erfolg. Ich habe ihm Grüße von Popcorn ausgerichtet und ihm mitgeteilt, dass er sofort zum Versteck des Rollstuhls kommen soll. Ich habe es sehr dringend gemacht. Als ich aufhängen wollte, hat er mir noch eine wichtige Nachricht für Popcorn mitgegeben. Du musst Popcorn sagen, dass Segelohr hier war, ob er morgen im Bus wieder Mäuschen spielen soll. Was? Da fiel mir natürlich ein, wie Bömmel und Claudia über das Segelohr lachen mussten, das uns im Bus im Wege stand. Ich habe gefragt, du meinst, er sollte die Funkfüchse nochmal belauschen? Schweinskopf sagte, dass die Blödmänner ja nichts gemerkt hätten und dass Segelohr die Flöhe husten hört, wenn er seine Lauscher auf Empfang stellt. Daher wird der Wind also. Da sind wir ja selbst schuld, dass unser Unternehmen in die Hose gegangen ist. Herr Bömmel, da meldet sich jemand. Hier, Funkfuchs 1, komm. Fuchs 5 an Fuchs 1. Habe vorhin dein Gerät auf Kanal 9 eingestellt. Er kann also ungestört sprechen. Er sah zufällig Schweinsohr beim Verlassen des Hauses. Hab ihn verfolgt. Er ist beim alten Teich jenseits des Stollens. Das ist stark, Kemal. Aber bekommst du nicht Ärger, wenn du zu spät kommst? Over. Fuchs 5 wollte Herrn Jeitz bitten, ob er vielleicht meinen Eltern anrufen könnte. Na, ich bleibe hier. Falls sich etwas ereignen sollte, gebe ich Bescheid. Roger. Old Man eilt schon ans Telefon. Dann kommen wir so eilig wie möglich zum alten Teich. Wir nehmen die Abkürzung durch den Stollen. Dann sind wir schnell da. Over. Dein Vater kommt mit. Er wird uns auch fahren. Es geht also schnell. Wenn Schweinskopf und Popcorn sich treffen, weiß Popcorn, dass wir auf den Fersen sind. Vorsicht ist geboten. Und Eile. Bald schaukelt der schwere Werkstattwagen von Old Man Yates am Waldrand entlang. Die Funkfüchse und Old Man springen heraus und gehen zum Eingang des alten, stillgelegten Stollens. Nur Claudia kommt nicht recht mit. Wo sie nur bleibt? Halt, Menschenkinder! Hört ihr denn nicht? Was ist da? Seid mal still! Bleibt stehen! Ich hab ihn gesehen. Popcorn mit dem elenden Rollstuhl. Er guckt direkt von uns weg. Muss hier irgendwo versteckt gewesen sein. Habt ihr sein höhnisches Gelächter nicht gehört? Ob er uns wohl das Ding zurückgeben wollte? Ach, bestimmt nicht. Er hat von Schweinskopf erfahren, dass wir ihn auf den Fersen sind. Womöglich war der Rollstuhl hier irgendwo versteckt und wir finden Spuren. Na, ich weiß nicht. Der Bursche ist ziemlich clever. Jedenfalls müssen wir es versuchen. Oh, dieser Fall wird wohl nie zu Ende gehen. Oh, Kopf hoch, Schwester. Und wie ich die Omi einschätze, lässt die den Mut auch nicht so schnell sinken. Auf denn... Das Stahlschloss, das den alten Stollen gegen Eindringlinge schützen soll, lässt sich verdächtig leicht öffnen. Old Man übernimmt mit seiner starken Taschenlampe jetzt die Führung. Er leuchtet die Wände ab und dringt dann weiter in einen schmalen Gang des unterirdischen Gemäuers ein. Guck mal da, hinter dieser Gitterwand. Ja, es sieht aus, als ob sich's da jemand bequem gemacht hat. Ein schlampiges Lager mit einer dreckigen Decke? Eine Petroleumfunzel und ein alter Mantel. Naja, boah, ist doch ziemlich kühl hier. Ja. Soll ich das Schloss aufbrechen, Old Man? Ich denke, wir sollten ruhig mal öffnen und nachsehen. Was war das? Das Tor. War das der Wind? Ja. Denkst du, da hat uns einer eingesperrt. Oh. Junge, Junge. Oh, das fehlt ja noch. Ich sehe mal nach. Klappe zu, Affe tot. Sie haben den Riegel vorgeschoben. Unsere Falle ist zu. Und in einer halben Stunde wollten wir im Wäldchen in der Radrennbahn sein. Wenn wir uns alle gegen die Tür schmeißen... Mhm. Das wird nichts nützen. Wir müssen eine Brechstange oder sowas finden. Irgend so ein Gerät zum Hebeln. Ihr bleibt hier. Bemmel und ich suchen irgendwas. Ihr Vater, ein uralter Wagenheber. Aber der wird wohl auch nichts mehr nützen. Zeig mal her. Probieren kann man's ja mal. Hauptsache, das Ding bricht nicht durch. Kommt her und drückt die Daumen. Frei! Oh, na denn, ab wie Norbert Hase. Spinnst du? Ach, seht mal, diesen Umschlag habe ich neben dem Verschlag gefunden. Noch ganz heil und sauber. Norbert Hase. Tja. Tätingsweg 4. Ist hier direkt um die Ecke, stimmt. Norbert! Mensch, so wurde Popcorn von Schweinskopf genannt. Es ist nicht zu fassen. Endlich scheinen die hilfreichen Freunde Glück zu haben. Herr Jeitz lässt nach kurzer Fahrt den klobigen Werkstattwagen mit abgeschaltetem Motor ausrollen. Keine Menschenseele ist zu sehen. Also ich komme mir vor wie in meiner schlimmsten Lausejungenzeit, denn rein juristisch gesehen... Ach was, der Schuppen da drin scheint mir ein großartiger Aufenthaltsort für geklaute Rollstühle zu sein. Na schön. Wer will's probieren? Ich. Also nun guck mal, wie Michael einfach durch die Gartenpforte marschiert. Ich fahre mal vorsichtig zwei Häuser weiter. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Da. Klasse, große Klasse. Der große Rennfahrer heute mal wieder auf einem Fahrzeug von Omi Everwein. Nie sah man solche Geschwindigkeit. Bömmel und Bohne, klappt doch mal die Hecktür runter. Wisst ihr, wie das geht? Klar, Old Man. Pack mal hier an, Bohne. So. Puh, ich bin vielleicht ins Schwitzen gekommen. Und ehe ich das Ding schiebe, dachte ich mir, setze ich mich lieber selber rein. Steig aus, fix und rein mit dem guten Stück. Hau. Pack doch mal ein bisschen an. Eine Meisterleistung. Ich denke, wir fahren direkt zu Everweins und geben Omi ihr Eigentum zurück. Wir werden aber darauf dringen, dass der Rollstuhl einen sichereren Platz bekommt. Jürgen ist vor Glück ganz aus dem Häuschen. Und die Freunde sind gerührt darüber, wie überschwänglich sich Tante Hertha bei ihnen bedankt. Zufrieden nehmen sie im Garten von Old Man noch einen kühlen Maracuja-Drink zu sich. Du meine Güte, Kemal! Oh Mann, voll Teufel, den haben wir vergessen. Moment. Funkfuchs 1 an Fuchs 5. Kommen. Nichts. Na, nimm Kanal 9, den hat er vorhin auch benutzt. Richtig. Fuchs 1 an Fuchs 5. Kommen. Ich bin längst zu Hause und schlürfe Apfelsaft. Habe eure Abenteuer aus sicherer Entfernung verfolgt, bis ihr wieder heil aus dem Gefängnis ausgebrochen seid. Na, dann konnte ich euch nicht mehr folgen und habe mich beleidigt zurückgezogen. Erst bringe ich euch auf die richtige Fährte und dann vergesst ihr mich. Trotzdem 73. Over. Lasst mich mit ihm sprechen. Hallo Kemal, hast recht, alles Roger. Und jetzt ich. Fuchs 4 an alle Füchse. Etwas fehlt noch. Was denn? Wieso? Hä? Was willst du noch? Die Bande. Sie muss dann noch ihren Denkzettel haben. Sonst geht die Geschichte immer weiter. Herr Jeitz, Funkfüchse, Kemal, ich habe einen wunderbaren Plan. Wir besprechen ihn morgen im Bus. Nachmittags können wir dann die Aktion endgültig beenden. Was hast du vor? Jetzt ist Schluss, Funkfüchse. Ich bringe euch nach Hause. Schlaft euch aus. Na, wenn du meinst. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Und vielen Dank, Herr Jeitz. Sie haben uns heute nicht nur gut verpflegt, sondern uns auch aus dem Verlies befreit. Ach, schon gut, schon gut. Wie ich euch kenne, hättet ihr euch auch selber geholfen. Die Funkfüchse wissen natürlich trotz der netten Bemerkung von Bömmels Vater, wie gut es wieder einmal war, dass er ihnen beigestanden hat. Es ist spät geworden. Deshalb sind die Funkfüchse am nächsten Morgen, trotz des Erfolges, ein bisschen angeschlagen. Oh, Wir hatten ganz schönen Ärger mit dem großen Häuptling und seiner Gemahlin. Es war auch wirklich viel zu spät. Und als Bohne und seinen Eltern dann auch noch sagte, es sei nur deshalb so spät geworden, weil wir den Rollstuhl hätten zurückbringen müssen, zu Jürgens gelähmter Großmutter. Da dachten sie, wir wollten sie vergackeiern. Als wir alles erzählt hatten, verlangten sie, dass wir heute endlich die Polizei einschalten. Schließlich sei das Ganze eine gemeine Erpressung. Ist es auch gewesen. Und die schönen 500 Mark. Nun lasst mich mal was sagen. Und bitte lasst mich ausreden. Und unterbrecht mich nicht. Was in... Ruhe! Wahrscheinlich wird die Bande den Rollstuhl noch einmal klauen wollen. Es ist gut, dass wir ihn in der Garage von Herrn Jarz versteckt haben. Aber die sind so klug und finden ihn womöglich auch da. Aber Michael... Bitte lass mich reden. Wir werden Popcorn an eine Falle stellen. Ihn beim Versuch, den Rollstuhl zu holen, fotografieren und dann wirklich die Polizei einschalten. Aber in Wirklichkeit... Die Funkfüchse wissen nicht genau, ob sie den klugen Michael bewundern sollen wegen des abenteuerlichen Planes, den er ihnen entwickelt. Aber sollen nicht Genie und Wahnsinn manchmal eng beieinander wohnen? Voller Unruhe erwarten alle die große Pause. Na, Bohne, Bömmel, Kimmel und Claudia? Hallo. Na, Michael Dummer, darf ich jetzt vielleicht meinen Mund öffnen und dir ein paar unterwürfige Fragen stellen? Wie soll der Rollstuhl in den Wald gelangen? Mit einem fliegenden Teppich, ja? Und wie lange soll er da bleiben? Bis Omi wieder alleine laufen kann? Was soll dieser blöde Plan überhaupt bedeuten? Ist doch wahr. Ach, rück dir doch nicht so auf. Bist du hübsch, wenn du so wütend bist? Der Rollstuhl kommt überhaupt nicht in den Wald. Habt ihr denn nicht kapiert, ihr klugen Leute, dass ich diesen Plan nur für Segelohr dargelegt habe? Der stand die ganze Zeit hinter dir, Claudia. Er hat sich beinahe die Löffel ausgerenkt. Hoffentlich hat er alles behalten. Ach, toll. Ach, deswegen sollten wir dich nicht unterbrechen. Hättest du uns doch vorher sagen sollen. Ich glaube nicht, dass sie dann so wunderbar reagiert hätte auf meinen genialen Plan. Siehst du, Claudia, Genie und Wahnsinn. Ja. Also, Omi bekam ihren Rollstuhl zurück und sie wird ihn auch behalten. In den Wald schaffen wir an die genannte Stelle eine Attrappe, die wir nachher kunstvoll gestalten werden. Herrn Jeitz bitten wir, bei Everweins vorbeizufahren, mit dem Heck seines Wagens bis nah an die Garage zu fahren. Das sieht dann so aus, als ob er den Rollstuhl tatsächlich in seine eigene Garage bringen will. Von dieser Garage aus werden wir die Attrappe in der Dämmerung, wie im Bus besprochen, in den Wald schaffen. Dort wartet Bohne mit seinen Judo-Künsten. Bömmel mit seinen Boxhieben. Michael mit seiner Kamera. Und Claudia mit der Handgurke. Damit Seglo alles richtig begreift, werde ich im Bus noch einmal unseren angeblichen Schlachtplan erläutern. Aber bitte stellt keine dummen Fragen. Also ich freue mich schon. Die Funkfüchse fühlen sich wie Startschauspieler, als sie nach der Schule im Bus ihre große Schau abziehen. Michaels aufregender Plan wird vor den Ohren des Lauschers ausführlich besprochen. Die Funkfüchse bringen ihre Fantasiegeschichte sehr glaubhaft vor. Und an der Endstation Papageiensiedlung entfernt sich Segelohr mit angestrengt roten Ohren in Richtung Tettingsweg, wo Popcorn wohnt. Jetzt ist es aber bald dunkel genug. Können wir die Aktion nicht allmählich starten? Tag zusammen. Wo ist denn das gute Stück? Gehe unauffällig in die Garage, da steht das Kunstwerk. Dann setz dich zu uns und sprich leise und nebensächlich. Ich sehe da einen bekannten Kopf im Gebüsch dort hinten, hinter meinem Rücken. Nicht hinsehen. Soll ich die Polizei rufen, wenn es soweit ist? Klar, Strafe muss sein, finde ich. Ich weiß nicht. Wichtiger wäre es, die Bande von zukünftigen Diebstählen abzubringen. Und herauszufinden, warum sie es eigentlich auf Omi Everweins Rollstuhl abgesehen haben. Das habt ihr toll gemacht. Was ist es in Wirklichkeit? Ein alter Kinderwagen, mit dem Claudia früher mal ihren Kater Schnurri ausgefahren hat. Dann ein Bündel verschnürter Zeitung. Und darauf ein stabiler Pappkarton mit Holzwolle und Ziegelstein. Gerade so viel, dass das Gewicht stimmt. Und über das Ganze haben wir die Plastikplane gezogen und schön festgesteckt, damit der gute Rollstuhl im Wald nicht feucht wird. Am besten ziehst du jetzt wieder ab, Jürgen. Nimm meine Handgurke mit. Du kannst ja mit dir umgehen. Ruf mich, sobald du ein Stück entfernt bist und stell noch irgendeine blöde Frage, damit Popcorn und Genossen wissen, dass es bald losgeht. Bleib auf Kanal 11. Später gehen wir alle auf Kanal 9 und dort hört uns die Bande nicht. Roger? Roger. Endlich ist es soweit. Geräuschvoll öffnen die Funkfüchse die Garage und machen sich keuchend auf den Weg zu der Stelle des Wäldchens, an dem Popcorn und seine Freunde eigentlich Omis Rollstuhl suchen müssten. Ab und zu sehen sich Claudia und die Jungen um, so als ob sie aufpassen wollten, dass auch niemand sie beobachtet. Zwischendurch unterhalten sie sich über CB-Funk mit Kemal und teilen ihm mit, dass sie nach getaner Arbeit gleich vom Wäldchen aus ins Schwimmbad gehen werden, wo heute Abend noch trainiert werden soll. Denn womöglich traut sich Popcorn erst an seine Beute heran, wenn er die Funkfüchse auf dem Heimweg weiß. Ein Glück, dass uns das mit dem Schwimmen noch eingefallen ist. Wenn die Sache wieder schief geht, fresse ich meine Brille. Guten Appetit. So, hier sind wir. Wir müssen noch ein paar Zweige über das gute Stück decken. Also, schnell, Leute, verstecken. Der kommt tatsächlich schon. Aber er muss ja noch zu Fuß hierher kommen. Mit dem Auto kommt er nicht hier ran. Und dann also in Deckung. Jeder kennt seine Aufgaben? Ja. Okay. Gut, jetzt weg mit euch ins Unsichtbare. Mensch, Norbert, da steht das Ding tatsächlich. Die sind ja ganz schön dämlich. Und uns halten sie für noch dämlicher. Mach mal das Verpackungszeug ab, Peter. Was? Was ist denn das? So eine Unverschämtheit. Wenn ich die erwische. Pappbürschchen, wen haben wir denn da? Jetzt ist Schluss mit euren Machenschaften. Und da ist noch einer von der gleichen Sorte. Stinkt mir hier. Womöglich sind noch mehr von diesen widerlichen Funkfüchsen in der Nähe. Wir hauen ab, Peter. Los. Hier ist die Polizei. Kommen Sie sofort aus Ihrem Versteck. Nix wie los. Da drüben ist die Polente bestimmt noch nicht. Aua. Au. Norbert. Mein Kopf. Mein Kopf. Oh, ich hab's gewusst, dass es schief geht. Ich hab's gewusst. Jetzt sitzen wir in der Tinte. Hör auf. Schluss. Kommen Sie herauf. Und keine weitere Gewaltanwendung. Hier sind die 5 Mille. Was willst du mehr? Oh, ich hab's gewusst. Und alles bloß wegen der blöden Räder von Möllers. Sehr viel später, als die Freunde, Herr Jeitz und Jürgen im Halbkreis um Omi Everwein herumsaßen und die Vorkommnisse besprachen, konnten sich alle nicht mehr einigen, in welcher Reihenfolge die vielen aufregenden Dinge stattgefunden hatten. Old Man, woher hattest du die Flüstertüte, durch die du geschrien hast? Hier ist die Polizei. Das war praktisch, ne? Aber schließlich hat Claudia mit dem dicken Ast den Ausschlag zum Sieg gegeben. Ich weiß auch nicht, woher ich plötzlich den Mut hatte, Popcorn damit über den Schädel zu hauen. Ich hatte wohl Angst um Bohne, der da so käsig am Boden lag. Ach, das war nicht so schlimm. Ich musste nur verschnaufen. Aber du hattest ihn so geschockt, dass er uns die 500er vor die Füße schmiss. Was seid ihr für gewalttätige Leute? Ach, Frau Everwein, wenn Sie dabei gewesen wären, hätten Sie Popcorn und Schweinsohr sicher ganz allein verbläut und in die Flucht geschlagen. Was hast du eigentlich für eine Vorstellung von einer armen, alten, gebrechlichen und verwirrten Großmutter? Hertha, nun geh endlich und hole das Eis. Nun mal sachte, Mutter. Erzählt doch mal, was die Kerls für Gesichter gemacht haben, als sie das Innenleben des sogenannten Rollstuhls entdeckt haben. Popcorn hat geschrien und ist bald geplatzt vor Wut. Und Schweinsohr hat hysterisch gequietscht und etwas von Möllers Rädern gejammert. Was sollte das eigentlich? Ich habe es auch nicht verstanden. Popcorn hat es mir später erklärt, als er sich ein bisschen beruhigt hatte. Da hat ihm Herr Jeitz nämlich gesagt, dass die Polizei gar nicht da sei und dass wir sie auch nicht holen würden. Mit Möllers war es so. Popcorn und Schweinsohr, also Norbert und Peter, haben mir bei unseren Nachbarn, bei Möllers, 2 Räder geklaut. Die Polizei hat damals hier überall gefragt, ob jemand darüber etwas wüsste. Na, da musste ich natürlich sagen, dass ich den Diebstahl beobachtet hatte. Und die 2 mussten 500 Mark Buße ans Rote Kreuz bezahlen. Und die wollten sie sich jetzt bei uns wiederholen. So einfach ist das. Aha, so einfach ist das. Wo ist mein vielgesuchtes Gefährt denn jetzt? Er steht im Flur, geputzt und überholt. Ich danke euch schön. Hertha, das Eis!